mach mal neue Schritte. Der Ranzer, er kam 09, überzeugte meine Clique. Leute erreicht stolz und hab Feedback bekommen. Das erste Werk nach 3 Jahren rappen und das erste Ziel war schnell genommen. Jetzt 010, das neue Ding wird doch persönlicher. Ich hab was erlebt, hab was zu erzählen und ich verschön nichts mehr. Hab kapiert, dass Rap und ich nur richtig funktionieren, wenn ich auch ehrlich schreibe, bring meine Geschichte auf Papier. Das ist mein Leben, das hier ist Koma, seine Sicht. Strophen aus dem Herz, 100%. Ich fahr die Fühler aus, schreib drauf los, fühl zu sau. Hab's geschafft, ein Album gemacht, ohne einer Lüge drauf. Dann kam der Unfall, geriet in Rückenlage. Ich mein es wörtlich, wenn ich sag, dass ich Brücken schlage. Ich hab fett reingebissen, konnten bitte ja nicht rappen wegen der Scheiße. Glück gehabt und draufgeschissen, hab mich aufgerappelt. Gut, dass die Narben halten, die Fresse komplett zerfetzt. Einfach kein Bock mehr zu schreiben. Das Nasenbein war krumm, beide Steine, Zähne weg. Der Schädel zum Glück unversehrt, steh auf und geh nie wieder weg. Hab mir gedacht, ich mach einfach mal Rap bin. Ich hab mir gedacht, warum nicht mal echten Rap bringen. Hab mir gedacht, war weiterhin dieses Konzeptding. Koma und Jabara Bass, Cut Beats und Rap Swing. Ich war wieder da, wollte schreiben, wollte Taten sprechen lassen, doch es platzte fast die Seifenblasen. Phasen der Selbstkritik zeigten, wo die Zweifel nackten. Doch hab es überwunden, überwand die Schreibblockaden. Hab mir gedacht, es ist Schluss, jetzt genug. Jetzt es bringt nichts, wenn du dich beim Schreiben selber unter Druck setzt. Erwarte nichts Neues, super Tolles, super Schlaues. Denk nicht drüber nach, folgt am Bau oder du verhaust. Zum Glück kam dann die Festival-Zeit. Porter und Stempede war geflasht, der nächste Text, der lag bereit. Ich war reaktiviert, wieder Tatendrang, wieder motiviert, mein Herz wegen wieder zu schlagen an. Ich weiß nicht warum, doch hat sie mir das Ziel gesetzt, ein Album in einem Jahr zu schreiben. Pass auf, und hier liegt es jetzt. Hab es durchgezogen, Schweiß und Blut, Beat und Raps gelernt. Eigentlich ganz easy, wenn man nur auf Liebe setzt. Hab mir gedacht, ich mach einfach mal Rap bin. Ich hab mir gedacht, warum nicht mal echten Rap bringen. Hab mir gedacht, war weiterhin dieses Konzeptding. Koma und Jabara Bass, Cut Beats und Rap Swing. Hab mir gedacht, ich mach einfach mal Rap bin. Ich hab mir gedacht, warum nicht mal echten Rap bringen. Hab mir gedacht, war weiterhin dieses Konzeptding. Koma, Koma, Koma. Here I come.